Ohne Weg, ohne Licht, ohne Hilfe, war in dunkelster Nacht ich verirrt, bis der Herr voll Erbarmen mich suchte, und er ist nun mein guter Hirt. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang. Wollen Sorgen und Kummer mich drücken, ist verzagt und entmutigt mein Herz, wird mein Hirte aufs Neu mich erquicken, und heilen wird er jeden Schmerz. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang. Muss durchs finstere Tal ich auch wandern, der Herr wird mir nahe dort sein. Mit starker Hand wird er mich führen, ja, ich werd seine Hilfe mich freuen. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang. Seine Güte und Gnade und seine große Treu werden folgen mir mein Leben lang.